Kundgabe 6073. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1954. Lebendige Verkünder des Evangeliums. Ein lebendiger Verkünder meines Wortes wird auch Erfolg haben in seiner Weinbergsarbeit, denn er arbeitet mit der Kraft meines Geistes. Er ist also ein Knecht, der von mir ausgestattet ist mit allem, was er für seine Arbeit braucht. Er kann reichlich austeilen, weil er reichlich empfängt. Und er kann das Evangelium, die Liebelehre Christi, so weitergeben, wie ich selbst sie auf Erden gepredigt habe. Denn ich rede wieder durch meinen Knecht die Menschen an. Und solche Worte sind wahrlich kraftvoll und werden die Herzen der Zuhörer ansprechen und nicht nur an ihren Ohren verhallen. Lebendige Verkünder meines Wortes kann aber nur der sein, der stets so verbunden ist mit mir, dass er die lebenspendende Kraft meines Wortes empfindet, die ihn nun dazu antreibt, sich mitzuteilen seinen Brüdern auf Erden. Lebendiger Verkünder meines Wortes kann nur ein Mensch sein, der in der Liebe lebt, ansonsten er nicht mit mir verbunden ist und meine Stimme vernehmen kann. Um ein lebendiger Verkünder meines Wortes zu sein, muss er von der Liebe zu mir durchdrungen sein und zu seinem Nächsten. Er muss für mich tätig sein wollen am Nächsten. Denn dieser Wille ist das Eingehen in meinen Willen, das Unterstellen dem Meinen und die Grundbedingung des Zusammenschlusses mit mir. Dann hat er jeglichen Widerstand aufgegeben, dann ist er schon zurückgekehrt zu mir. Dann hat er seine Willensprobe bestanden auf Erden, und dann gehört er zu den Meinen, die mich selbst in sich vernehmen und die das Leben nun in sich haben. Und nun fühlen sie sich innerlich angetrieben, das Tote gleichfalls zum Leben zu erwecken und ihm die Kraft meines Wortes zu vermitteln, das allein ihnen das Leben geben kann. Dann werden ihre Worte nicht mehr taube Ohren berühren, weil es lebendig dargeboten wird und weil jeder willige Zuhörer das Leben spürt und daran teilnehmen will und oft auch unwillige Zuhörer die Kraft meines Wortes spüren und ihren Widerstand aufgeben. Das tote Wort eines toten Predigers kann nicht zum Leben erwecken, denn es berührt nicht das Herz, sondern nur das Ohr, das solche Worte an sich verhallen lässet. Der Geist erst muss das Wort lebendig machen. Und darum muss ich selbst wirken können, durch meinen Geist, in einem jeden Menschen, der erfolgreich mein Evangelium verkünden will. Dieser aber wird auch ein rechter Arbeiter sein in meinem Weinberg, und seine Arbeit wird stets gesegnet sein. Amen.